And another day has started. Und schon wieder hat ein neuer Tag begonnen. It's very bright and sunny and hot where we are. Es ist sehr schön und heiß da, wo wir sind. Man, I wish I would be in a mountain now with snow and could ski. Mann, ich wünschte, ich wäre in den Bergen und könnte Skifahren. Much more than being in my hot São Paulo. Viel mehr als in meinem heißen São Paulo zu sein. What's another root? Was ist noch eine Wurzel? Another root that brings an amazing fruit called security. Eine weitere Wurzel, die eine wunderbare Frucht bringt, genannt Sicherheit, is surrender. Yeah. Heißt Hingabe. Remember, we talked about a fruit that brings insecurity. Erinnere dich, wir haben über eine Frucht geredet, die Unsicherheit bringt. If we put our root in money, we are going to reap insecurity. Wenn wir uns in Geld verwurzeln, werden wir Unsicherheit ernten. The whole world is a very insecure place. Die ganze Welt ist ein sehr unsicherer Ort. I think it's become very clear. Ich denke, das ist unterdessen sehr klar geworden. You know, to me it's not a surprise. In fact, I've been waiting for it. Und für mich ist das keine Überraschung. Ich habe es eigentlich schon erwartet. Daniel knows more than any other person. Und Daniel weiß das besser als jede andere Person. That probably must have been, I think, 2016, maybe 2017. Es war, glaube ich, so um 2016, vielleicht 2017. We traveled in many different places in the world. Als Daniel und ich an viele verschiedene Orten dieser Welt gereist sind. Andauernd. And I've been declaring every place I went these truths. Und an jedem Ort, wo ich hinkam, habe ich diese Wahrheiten deklariert. Get ready, because the whole world is going to be shaken. Bereitet euch vor, denn die ganze Welt wird erschüttert Get werden. Get ready, there will be no secure place anywhere in the world. Macht euch bereit, es wird keinen sicheren Ort mehr auf der Welt Get geben. Get ready and prepare yourself. Macht euch bereit und bereitet euch vor. A lot of people never believed that this is a true prophetic word. Leider haben viele Leute nicht geglaubt, dass das ein prophetisches Wort war. Not unfortunately for me, because I don't need to be right. Also nicht leider für mich, weil ich muss nicht recht haben. But unfortunately for the people. Aber leider für die Menschen. Who did not prepare themselves. Die sich nicht vorbereitet haben. So what are we experiencing at this very moment? Also was erleben wir jetzt gerade? We are experiencing a worldwide shaking. Wir erleben gerade eine weltweite Erschütterung. And we find out that everything that seemed to be stable and secure is not stable anymore. Und wir finden heraus, dass alles, was als so sicher und stabil galt, nicht mehr stabil ist. And now there are still people who think just a few more months and everything will be back the way it was before. Es gibt immer noch Leute, die glauben, nur mehr ein paar Monate und dann wird wieder alles so sein wie vorher. I cannot believe that. Aber ich kann das nicht glauben. I cannot believe that because of my studying of the scriptures. Ich kann es nicht glauben aufgrund meines Studium der Schrift. My studying the words of Jesus. Meines Studium des Wort Jesus. And all the prophetic impressions that I've had. Und aller prophetischen Eindrücke, die ich hatte. Therefore, I can't believe that. Und deshalb kann ich das nicht glauben. Not believe the world will go back to how it was before COVID. Ich glaube nicht, dass die Welt wieder so wird wie vor COVID. But what's going to happen? Aber was wird passieren? Will be the most amazing security for those who have learned to put their roots in complete surrender. Es wird die wunderbarste Sicherheit für jene geben, die gelernt haben, sich in kompletter Hingabe zu verwurzeln. And this is something that a lot of Christians find very hard to do. Und das ist etwas, das für viele Christen als sehr schwierig erscheint. And I tell you why. Und ich sage euch, wieso? If I surrender completely to Jesus, wenn ich mich komplett Jesus hingebe, what's the first thing that's going to happen? Was wird dann als erstens geschehen? I have to give up control. Ich muss die Kontrolle aufgeben. Yeah, I have no more control. Hey, ich habe keine Kontrolle mehr. Listen. Hör mal. We've just found out that we don't have control anyhow. Wir haben jetzt gerade herausgefunden, dass wir sowieso keine Kontrolle haben. We just found out there are evil people trying to control the world. Wir haben gerade herausgefunden, dass es böse Menschen gibt, die versuchen, die Welt zu kontrollieren. They are trying to convince us that they're the good guys, but in reality they have evil motives. Sie versuchen uns zu überzeugen, dass sie gut sind, aber in Realität haben sie bösartige Motive. So what's the answer? Wie lautet die Antwort dazu? Oh, let's fight these evil people. Lasst uns diese böse Menschen bekämpfen. Let's make everything to resist them. Machen wir alles, um ihnen zu widerstehen. Let's go and protest on the streets. Gehen wir auf die Straße und protestieren Listen, wir. I have my opinion about all of this and you can have yours. Ich habe meine Meinung über all das und du kannst deine haben. I'm not going to tell you mine. Ich werde dir meine nicht verraten. But whatever your opinion is, I will respect it as your opinion. Wie auch immer deine Meinung ist, werde ich sie als deine Meinung respektieren. We agree, maybe we don't. That doesn't matter to me. Vielleicht stimmen wir ja überein oder auch nicht. Das macht mir nichts aus. But I want to tell you one thing. Aber ich möchte euch etwas sagen. The only way to have real true security in this shaking world, die einzige Möglichkeit, richtige Sicherheit in dieser geschüttelten Welt zu haben, is by complete and radical surrender to a person who is called Jesus. Ist durch komplette und radikale Hingabe an eine Person, die Jesus heißt. In the way that you surrender is exactly the way your fruit will be security. Auf die Art und Weise, wo du dich hingibst, ist die Art und Weise, wo du die Fruchtsicherheit ernten wirst. If you study the life of the New Testament church, wenn du das Leben der Gemeinde im Neuen Testament studierst, the first few dozen years, vor allem in den ersten Jahrzehnten, you will find very interesting things. Wirst du einige sehr interessante Sachen feststellen. One of the things you will find is that they were so surrendered to Jesus. Eines dieser Dinge war, dass sie sich so sehr Jesus hingegeben haben. They lived so securely that they were not scared of any government. Dass sie so in Sicherheit lebten und von der Regierung keine Angst when hatten. When they throw them to prison and beat them, they were actually rejoicing. They said, "Well, we are worthy to suffer for our Jesus." Wenn sie ins Gefängnis geworfen und geschlagen wurden, haben sie sich gefreut und sagten, "Wow, wir sind es wert, für unseren Jesus zu leiden." Many of them died the death of the martyr, and they went to their death singing songs praising the Jesus. Viele von ihnen starben als Märtyrer und gingen Lieder singend und Jesus preisend in den Tod. Reinhard, I'm scared of dying. Reinhard, ich habe solche Angst vor dem Sterben. Because you are not surrendered. Weil du nicht hingegeben bist. If you surrendered to Jesus, wenn du Jesus hingegeben wärst, you are so secure. Wärst du so sicher. You know why? Weißt du warum? Because life will be Christ, death will be gain. Weil Leben wird Christus sein und den Tod gewinnen. You will be so secure, you know it's a win-win situation. Du wirst so sicher sein und wissen, dass es immer eine Gewinn-Gewinn-Situation ist, win-win situation. So why don't you finally surrender to the one who loves you so deeply and passionately? Also warum gibst du dich nicht endlich dem einen hin, der dich so fest und leidenschaftlich right liebt? Here. Right here on the wall next to me. Gleich an der Wand neben mir. Is a scripture that I look at every single morning and meditate in. I've meditated on the scripture for more than 25 years. Das ist eine Schriftstelle, die ich mir jeden Morgen anschaue und darüber meditiere. Darüber habe ich jetzt schon mehr als 25 Jahre meditiert. I have been crucified with Christ. Ich bin mit Christus gekreuzigt. No longer I who live. Nicht mehr lebe ich, Christ lives in Christ. Sondern Christus lebt in mir. Aber das Leben, das ich im Fleisch lebe, live that by faith. Lebe ich im Glauben. Faith in the Son of God. Im Glauben an den Sohn Gottes, love me. Der mich geliebt hat and gave himself for me. Und für, sich für mich hingegeben so what's happened? Hat. Was geschieht jetzt? I surrendered my life, therefore I gained true life. Ich habe mein Leben hingegeben und dafür das wahre Leben gewonnen. So I'm secure. Also bin ich vollkommen sicher. Completely secure. Vollkommen sicher. Surrender and the fruit will be security. Hingabe und die Frucht daraus wird Sicherheit sein. Tomorrow we'll talk about the last fruit. Morgen reden wir über die letzte Wurzel. And a great fruit. Und eine großartige Frucht daraus.